Kundgabe 3949. Empfangen durch Bertha Dudde am 01.01.1947. Hinweis auf Naturkatastrophe. Dringende Mahnung zur Vorbereitung. Euch allen, die ihr mein Wort empfanget, euch rufe ich zu. Bereitet euch vor auf die kommende Zeit, die große Veränderungen eurer Lebenslage bringen wird, die euch vor große Aufgaben stellen wird, geistig und irdisch, und die ihr darum nicht ernst genug nehmen könnet, so ihr an eurer Seele nicht Schaden nehmen wollet. Denn ihr müsset zuvor schon Kraft schöpfen, weil übergroße Anforderungen an euch gestellt werden, sowohl geistig als auch irdisch. Es wird das Erdenleben so schwer auf euch lasten, dass ihr nur mit mir und meiner Hilfe es ertragen könnet. Und also müsset ihr als erstes mit mir verbunden bleiben. Ihr dürft nicht in eurem Glauben wankend werden und denken, dass ich euch verlassen habe. Denn ihr könnt nur im Glauben an mich Trost und Kraft finden. Dann werdet ihr zu mir kommen und ich werde euch helfen. Und ob auch um euch viele abfallen werden vom Glauben angesichts der großen Not, die unwiderruflich kommen wird, bleibet standhaft und mir in euren Herzen zugewandt. Und ihr werdet mich und meine Gegenwart spüren. Ihr werdet allzeit die Hilfe finden, die ich euch verheißen habe. Noch vermöget ihr nicht zu glauben an das, was ich euch verkündet habe. Immer und immer wieder. Noch scheint es euch zweifelhaft, dass ich selbst offensichtlich in Erscheinung trete. Doch die Stunde rückt immer näher und mit ihr ein völliger Umschwung der gewohnten Lebensverhältnisse. Und darauf sollt ihr euch vorbereiten, indem ihr euch zuvor schon löset von jeglicher Materie, indem ihr mir allein eure weitere Lebensführung überlasset und im vollen Glauben an mich nur noch sorget für eure Seele. Denn das Irdische könnet ihr euch nicht erhalten. Und ob ihr noch so viel sorget, wenn ich es für euch zuträglicher finde, dass ihr es verlieret. Doch was ich euch erhalten will, das wird auch nicht von den Naturgewalten berührt werden, durch die ich mich äußere. Glaubet daran, dass ich eines jeden Schicksal lenke, meiner Liebe und Weisheit entsprechend, und dass jede ängstliche Sorge von euch unbegründet ist. Ich selbst sorge für die meinen so, dass sie zu möglichst hoher Seelenreife gelangen können, noch auf Erden. Denn die Zeit bis zum Ende ist nur noch kurz, und es bedeutet dies für viele auch eine verkürzte Erdenlebenszeit. Sie sollen und können jedoch auch in kürzerer Zeit das Ziel erreichen, weil meine Liebe ihnen jede Möglichkeit erschließet. Darum nehmet meine Worte ernst, rechnet mit einem baldigen Ende und mit der vor dem Ende eintretenden Naturkatastrophe und erwartet sie täglich, denn sie kommt überraschend auch für die meinen. Und vertrauet euch mir schrankenlos an. Ich verlasse euch ewiglich nicht, so ihr nur meiner gedenket. Und ich höre euch, so ihr im Herzen zu mir rufet. Doch nützet die kurze Zeit zuvor ausgiebig, lasset alles irdische Streben und suchet nur geistige Vorteile zu gewinnen. Und bleibet mir treu, auch in größter irdischer Not. Und ihr werdet mich als ständigen Helfer zur Seite haben. Ihr werdet offensichtlich meine oft wunderbare Hilfe erfahren, denn diese habe ich euch zugesagt. Und mein Wort ist und bleibt ewige Wahrheit. Glaubet daran und also auch an die kommende große Notzeit und bereitet euch darauf vor, indem ihr ständig Kraft schöpfet aus meinem Wort, indem ihr mich inniger denn je suchet und mit mir in ständiger Verbindung bleibet durch Gebet und Liebeswirken. Denn ihr werdet viel Kraft benötigen, auf dass ihr nicht schwach werdet, so ich mich selbst äußere durch die Naturgewalten. Doch fürchtet nichts, was auch kommen mag, denn die meinen schütze ich, auf dass sie mir in der letzten Zeit vor dem Ende starke Stützen auf Erden werden, die mir helfen sollen, mein Wort zu verbreiten, auf dass noch die Seelen gerettet werden, die eines guten Willens sind. Amen.